Fragen Sie mich nicht, wie einsam ich bin. Romy Schneider, eine europäische Schauspielerin. Feature von Detlef Michaelas. Wenn ein Film zu Ende ist, ein paar Wochen ausruhen, ohne an den nächsten zu denken, kann ich. Aber wenn ich dann nicht weiß genau, was ich nun mache und mich noch nicht entschlossen habe oder irgendwelche Dinge noch sehr in der Schwebe sind, dann werde ich etwas unruhig. Ich brauche den Motor und ich bin dann selber ein absoluter Motor. Ich war dann 1953 bei Berolina Film in Berlin als Regieassistent und Cutter. Hermann Leitner. Und der Besitzer der Berolina, der weltberühmte Ulrich, Uli genannt, hat einen Film vorbereitet, Wenn der weiße Flieder wieder blüht, mit Magda Schneider. Magda Schneider. Mit Wolf Albachretti ein Traumpaar der Nazizeit. Filmreife Hochzeit in der St. Bartholomä-Kirche am Königssee. Geburt der Tochter Rosemarie Magdalena Albach am 23. September 1938 in Wien. Staatsbürgerschaft deutsch. Magda Schneider wird in den 50er Jahren mit ihrer Tochter eine Reihe von anspruchslosen Kostümfilmen drehen, ohne ihre frühere Popularität zu erreichen. Da hat er gesagt, sage mal, Magda, ich brauche noch ein junges Mädchen, die deine Tochter spielt. Du hast doch eine Tochter gehabt immer, vom Albachretti. Sagt sie, ja, die ist in der Schule. Sagt er, naja, aber du kannst sie doch mal herkommen lassen. Die 14-Jährige wird zu Probeaufnahmen nach Berlin bestellt. Herr Dette sagte immer, nicht in die Kamera schauen. Ich musste durch eine Tür reingehen, meinen Mantel aufhängen. Und da saß Mami am Tisch. Und dann sprachen wir beide so, wie ich es gelernt hatte. Plötzlich auf einmal war es aus. Fein, Rummichen, fein hast du das gemacht, sagte Herr Dette. Meine Gedanken schlugen richtige Purzelbäume. So durcheinander war ich. Ich habe als Journalist schon die 14-jährige Romy kennengelernt bei ihrem ersten Film, Wenn der weiße Flieder wieder blüht. Oswald Kolle. Ihre Mutter hat von ihr verlangt, dass sie das liebe kleine Mädel spielt, das Wiener Madel. Und sie selber hat wörtlich gesagt, ich war immer schon, auch in der Klosterschule, ein Luder. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es geht los, ich filme. Toll. Einfach toll. Die Romy spielt uns alle an die Wand. Willi Fritsch. Der Film wird ein Publikumserfolg. 1954 hat sie bereits ihren dritten Film abgedreht. Mädchenjahre einer Königin. Ernst Marischka. Der hatte diesen Stoff schon lange vorbereitet. Und als er dann Romy kennenlernte, hat er gesagt, das ist genau das, was ich will. Und er hatte eigentlich Sissi schon in Vorbereitung. Das war auch alles fertig. Er hat gespürt, dass sie irgendwie Wachs in seinen Händen ist. Und sie war begeistert. Dann kam ihr Vater einmal zu Besuch, erinnere ich noch, Albachretti, den sie ja abgöttisch geliebt hat. Wolf Albachretti, populärer Filmschauspieler der 30er und 40er Jahre. Bon vivant und schwere Nöte. Die Ehe mit Magda Schneider bestand seit Anfang der 40er Jahre nur noch auf dem Papier. 1945 die Scheidung. Bis zu seinem Tod 1967 sieht Romy Schneider ihren Vater nur wenige Male. Und sie war ganz selig, dass das Papili dann ins Atelier kam. Und der hat also gesagt, ja, Mausi, schön brav sein und schön lernen und Text können, gell? Und hat sie so abgetatscht ein bisschen. Das war's. Und sie strahlte. Und er ging wieder. Rosemarie Schneider wächst unter der Obhut von Mutter und Großmutter auf dem Familienbesitz Mariengrund in Bad Schönau bei Berchtesgaden auf. 1949 kommt sie auf ein Internat bei Salzburg. Sie war ja dann in Goldenstein im Internat. Sie hat alles andere im Kopf gehabt, glaube ich, nur nicht richtig lernen. Theaterspielen macht riesigen Spaß. Wir haben ein kleines englisches Stück einstudiert. Ich durfte die Hauptrolle spielen. Dann war ich auch schon mal Mephisto im Faust. Schade, dass Mami nie Zeit hat, zur Premiere ins Internat zu kommen und mich zu sehen. Die Eltern von den anderen sind immer da. Ich habe den Eindruck, dass Sie natürlich einfach bedingt dadurch, dass Sie keinen Vater hatte... Daniela Sanwald, Filmhistorikerin. Ein Vater, der sich nicht um Sie gekümmert hat, dass Sie um Aufmerksamkeit Ihrer Eltern kämpfen musste, beziehungsweise dann auch Ihrer Mutter, die ja Sie ins Internat gesteckt hat, dass Sie dadurch eigentlich ganz früh schon also ein erhebliches soziales Defizit mitgekriegt hat. Bei mir begann es so ungefähr 55, dass ich da anfing zu sammeln. Anna Müller, Romy-Verehrerin. Als Frauen wurden gesammelt Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Brigitte Bardot. Und ich habe halt getauscht und kriegte immer Romy. Und wurde immer belächelt. Für mich war die Romy das Wichtigste. Und ich schnitt in meinen ersten Sammleralben immer alle Nachbarn weg. Das Gesicht von Romy, das war's. Ja, rührend irgendwie. Einmal wo hatte sie das Pech und das Glück, ein Idol zu werden, bevor sie zur Schauspielerin reifen konnte. Das war ein Glück, weil es brachte ihr unerhört viel Ruhm. Und es war auch tragisch, weil sie noch ein Kind war und mit ihrer Idolwirkung eigentlich niemals fertig wurde. Christiane Hölger, Freundin von Romy Schneider. Für ein ganzes Land, was nach einer Diktatur kulturell völlig zusammengebrochen ist, ein Idol zu werden, wobei man dann in die monarchische Kiste zurückgreift. Das als 15-Jährige zu tragen, ist sehr schwierig gewesen. Ja. Eigentlich ist das ein hässlicher Beruf, Filmschauspielerin. Man muss mit ganzem Herzen dabei sein und irgendwann darf man es doch wieder nicht. Man sitzt oder man steht oder man schreit oder man weint. Man muss sich richtig gehen lassen, muss miterleben, wenn man es gut machen will. Aber man soll trotzdem Abstand von den Dingen haben, einen klaren Kopf behalten. Ich weiß, dass ich in dieser Schauspielerei aufgehen kann. Es ist wie ein Gift, das man schluckt und an das man sich gewöhnt und das man doch verwünscht. Stuttgart bringt das Filmmagazin. Heute sind Sie nun mit Mädchen in Uniform nach Stuttgart gekommen. Der Film läuft ja schon einige Zeit. Der ist schon in Berlin gezeigt. Ja, das ist schon die vierte Premiere. Ja. War es auch ein Film, den Sie gern mitgespielt haben? Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Und ist schon ein neuer Film in Aussicht? Oder beziehungsweise wie viel sind denn schon wieder in Aussicht? Ja, eine ganze Menge. Sie kam mit ihrer Mutter zu mir. Karl-Heinz Böhm, Romy Schneiders Partner in den Sissi-Filmen. Wie überhaupt alles, was ich mich erinnere, was mit Romy zu tun hatte, war entweder die Mutter oder der Vater dabei. Die Finanzhoheit hat Magda Schneiders zweiter Ehemann Hans-Herbert Blatzheim. Ein gelernter Bankkaufmann und selbsternannter größter deutscher Gastronom, der in seinem Kölner Stammhaus Hühnerbrüstchen à la Romy anbietet. Und ich schrieb Köln-Hildebold-Platz und fragte nach um ein Autogramm und hatte so eine Postkarte, schickte die dahin. Und nach langer Zeit kriegte ich das Autogramm auch zurück und war so glücklich. Punkt. Viele Jahre später entdeckte ich, das hatte nicht die Romy geschrieben, sondern der alte, der Rentner, der damit beauftragt war, auch Autogramme zu schreiben. Ein paar hat der Olle Blatzheim geschrieben, die erkennt man sofort. Aber dieses, was ich hatte, war eben von diesem Rentner, was ich lange Jahre nicht wusste, was mir auch, ich sag's Ihnen, damals egal gewesen wäre. Es war für mich, ich hatte das Autogramm von meiner Romy. Fast alle Filme mit Romy Schneider aus den 50ern basieren auf Vorlagen der 20er und 30er Jahre. Bis auf die operettenhafte Sissi-Trilogie mit Karl-Heinz Böhm. Ich weiß noch, dass sie zu mir Onkel gesagt hat, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, was ich mir sofort verbeten habe. Ich bin genau 10 Jahre älter als sie gewesen, ich war also 27. Das war einfach eine Riesensympathie zu einem wunderschönen, liebreizenden Mädchen, die irgendwie so eine Zauberwelt darstellte. Sie also wird eigentlich Sissi 3 der letzte Sissi-Teil, oder geht das jetzt? Ja, ich denke schon. Ja. Romy Schneider ist für den deutschen Film so eine Art Botschafter des guten Willens in Westeuropa geworden. Dort, nehmen wir Spanien und Frankreich als Hauptbeispiel, hat man nicht allzu viel von deutschen Filmen bis dato gehalten. Und dann kam Sissi und dann ging die große Welle los. Ich habe das selber prüfen können, dass die Leute selbst in der Straße in Marseille, als ich mal mit Karl-Heinz Böhm da spazieren ging, auf den Zug kamen und sagten, voilà, Monsieur Franz Josef, wie geht's und was macht Romy Schneider? Also das ist Romy Schneider, ja. Sind Sie auch dort unten überall gewesen und haben Sie sich von dem Erfolg? In Marseille nicht, aber in Paris, muss ich ehrlich sagen, Spanien war noch toll. Also das war sehr schön, Madrid damals. Als wir kamen, brach plötzlich eine ungeheure Welle Menschen los. Es wurden Fensterscheiben zertrümmert und es ging eine riesige Menschenmenge auf uns los. Ich kann mich erinnern, dass wir beide fast in Todesangst waren. Ich habe dann die Romy irgendwie in den Arm genommen. Wir haben beide viele blaue Flecke gehabt, weil man uns geknifft und geschubst und gestoßen hat. Sie hat was unglaublich Authentisches und sie ist total präsent, wenn sie auf der Leinwand ist. Und auch sie spricht in einem Duktus, der eben jetzt zwar schon wieder ein bisschen künstlich wirkt, aber damals ja fast wie Alltagssprache war. Wann stehen Sie morgens auf? Ja, meistens kommt so um 7 Uhr, 6.55 Uhr steht auf der Disposition meistens. Dann spreche ich auch im Keller, wie jetzt zum Beispiel. Dabei war es heute gar nicht so früh. Also 6.55 Uhr jeden Tag und dann fangen wir um 8:30 zu drehen an. Vorher ist die Anschmiererei, die Schminkerei. Sie hat Rollen gespielt zu der Zeit, die versöhnten mit der Schuld der Deutschen 10 Jahre zuvor. Also die hat ja Regentinnen gespielt, Monarchinnen, die in all dieser kindlichen Unschuld eigentlich nichts Böses tun konnten und so ein ganz klein bisschen Rebellentum manchmal hatten. Und das war doch eine Mischung, also womit sich die deutschen Kinozuschauer unheimlich gut wahrscheinlich identifizieren konnten. Also so jemanden, stelle ich mir vor, wünschte man sich doch damals. Also man wünschte sich zu so einer Führerinnenfigur, aber eine gute musste das sein, zurück. Ne? Weil mit der Demokratie konnte man wohl noch nicht so viel anfangen. Ja, sie war auf jeden Fall eine derjenigen, die aus dem Nichts kamen und mit einem Schlag sofort präsent waren für das Publikum. In den Sissi-Filmen war sie ja von einer unerträglichen Kitschigkeit, ja. Georg Stefan Troller. Nicht zu verkraften, was da gespielt wurde. Deswegen haben es die Leute auch so geliebt. In den 50er Jahren zeichnet sich ab, was Romy Schneider ihr Leben lang begleiten wird. Das Unbehauste. Wohnungen und Häuser bleiben Staffage. Ihre eigentliche Heimat werden die Filmstudios. Diese exzessive, permanente Selbstentäußerung, wo man sich auf nichts zurückziehen kann, außer auf ein Atelier, in dem man sich gelernt hat zu bewegen, das kann in dieser Exzessivität schon ins Nichts führen, in den Verzehr. Dann hat sie natürlich auch, war ja auch in den 60er Jahren sehr viel üblicher, also sehr schnell dann auch zu Medikamenten gegriffen, zu Alkohol hauptsächlich. Sie war fast ein Kind und das war für die Deutschen unsere Romy. Und ich fand das zum Teil ganz schrecklich. Also ich fand sowieso den Namen schrecklich. Also ich meine, wie kann man so heißen? Also ich meine, nachher habe ich mich daran gewöhnt, aber wir haben uns auch so nie genannt. Einmal Rosa, ne, von Rosemarie Albach. Wenn es witzig war, Rosie Posy. Wenn es traurig war, Römchen. Also Romy war nur, wenn wir uns heftig stritten, ja. Aber ich fand das immer den Namen von einer Reinigung oder einer Pizzeria. Januar 1958. Ich bin in Amerika. Es ist nicht zu fassen. Die Fotografen schreien, more legs, please. Und ich muss meinen Rock raffen. Um 9 Uhr kommt der erste Reporter. Um 15.30 Uhr steigt meine erste Fernsehshow. Anschließend kommen schon wieder 5 Fotografen. 20. Januar. Pressevorführung der amerikanischen Fassung von Mädchenjahre einer Königin. Ich bin einfach platt, wie gut die bei Disney Mummies und meine Stimme synchronisiert haben. 21. Januar. Kaum gefrühstückt, stand schon wieder ein Herr mit Block und Bleistift vor der Tür. Los Angeles, 31. Januar. Heute werden die ersten Probeaufnahmen im Atelier bei Disney von mir gemacht. Als ich endlich im Atelier stehe, ist alle Nervosität verflogen. 3. Februar. Heute ist der letzte Tag. Um 0.30 Uhr startet unsere Maschine. Traurig blicke ich aus dem Fenster. Die Blitzlichter flammen noch einmal auf, dann saust die Maschine los. Ade, Los Angeles. Ade, Amerika. Im Sommer 1958 dreht Romy Schneider ihren ersten französischen Film, Christine. Ihre Partner unter anderem Jean-Claude Brialy und Alain Delon. Ende des Jahres zieht sie zu ihm. Sie geht als braves, beschütztes Mädchen dann nach Paris, wo die Existenzialisten gerade zugange sind und sie kennt die Sprache nicht. Sie liebt einen Mann, der ganz anders ist als diese Klaus Biederstedts und Horst Buchholzer, die ihr bisher über den Weg gelaufen sind. Und sie ist unglaublich offen und begeistert und interessiert an allem, was sich da tut. Ich versuchte jedenfalls, und ich meine das nicht nur beruflich, aus einer Art Zwangsjacke auszubrechen, einer Art kleinen Welt. Ich wollte weg von immer denselben Dingen, weg von dem sich um sich herum im Kreise sich drehen. Und es war einfach eine neue Welt, ein neues Leben und freie und brauchte das. Und ich habe das voll ausgenutzt. Es wurde als Verrat empfunden. Also das fand man immer doof. In den 50er Jahren, wenn sozusagen die einheimischen Stars dann woanders hingingen, aus so einer Art verquältem Patriotismus. Die Alain Delon-Geschichte ist ja auch nochmal was Besonderes, dass der, sie hat ihn ja mal wohl mitgenommen zu ihrer Mutter oder ihren Eltern und die haben gesagt, was willst du mit diesem Bauertrampe? Ne? Peter W. Jansen, Filmkritiker. Die hat also da zunächst also mit ihrer Zuneigung zu Alain Delon hat sie bei ihrer Familie keinen Anklang gefunden, ja. Weil er sich nicht benehmen konnte. Naja, sie hat ja erstmal in Frankreich keine Rollen gekriegt. Sie saß mit Delon in 4 Zimmern und Delon war gefragt, vor allem von Visconti, und sie hatte nichts. Und da aber der Film ihr Leben war, war das natürlich wohl ein heftiges Loch. Und sie hatte ja noch alte Verträge in Deutschland. Also sie musste ja nochmal, obwohl sie schon in Frankreich lebte, in diesen Reifrock steigen und irgendwelche ungekrönten Kaiserinnen mit Kurt Jürgens da spielen. Und das ist natürlich hart mit 21 Jahren. Hier ist Stuttgart mit dem Filmclub. Zur gleichen Zeit in den 60er Jahren aber begann dann ihre zweite Karriere, wenn man so sagen darf, in Frankreich. Davor liegen die Kaiserinnen und Jungmädchenrollen, an die Sie sich wahrscheinlich nicht allzu gern erinnern. Doch, warum nicht? Ich verdanke den Sissi-Filmen sehr viel. Ja. Aber das Bild... Ich dachte nie, dass diese Filme in Paris, zum Beispiel in Paris, ein Erfolg sein würden. Und das war ein großer Erfolg für mich. Und das ist immer wieder der Fehler und immer wieder das Falsche, was man in den Zeitungen schreibt oder über mich sagt, dass ich das bedauere, diese Filme gedreht zu haben oder nicht mehr darüber sprechen will oder mich nicht daran erinnern möchte. Das stimmt nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, ich bin Herrn Marischka sehr dankbar, ich bin sehr dankbar über diesen Erfolg. Aber Sie haben doch lange Jahre dagegen anzukämpfen gehabt. Das habe ich, ja, selbstverständlich, denn eines Tages will man nicht mehr, will man aus dieser Haut raus und will was anderes machen. Ja. Also Sissi Nummer 4 wollte ich und konnte ich nicht mehr spielen. Und deshalb bin ich weg. Als ich wegging und das erste Mal in Paris war, habe ich zum ersten Mal Theater gespielt. Ja, genau. Unter der Regie von Visconti. Ich dachte, dass ich vor allem jemanden finden muss, der weder mein Mann ist, noch meine Familie, der außerhalb von all dem ist. Und der mir sagt, was ich tun muss. Der mir mein Selbstvertrauen zurückgibt, das ich verloren hatte. Und ich habe ihn gefunden. Visconti. Der Journalist Georg Stefan Troller lernt Romy Schneider 1960 in Paris kennen. Und die Deutschen haben ihr diesen Erfolg als Französin oder Halbfranzösin und so etwas, ebenso wie ihr Verhältnis mit Alain Delon, übel genommen. Und sie fragte mich, daran kann ich mich erinnern, können Sie mir erklären, warum diese, also der Kolle nannte das Kübel von Hasch, die da auf sie ausgeleert wurde, ja, warum? Und ich war erstaunt, dass sie das nicht begriffen hat, denn es war doch reiner Sexualneid, ja, von Seiten der Deutschen. Da war die einheimische deutsche Jungfrau So sah man sie, ja, Schüsselein, die an ihr klebte wie Grießbrei, sagte sie, ja, sehr österreichisch. Und diese Figur, die sie ja loswerden wollte. Und die Deutschen nahmen ihr übel, dass sie nicht Sissi bleiben wollte, sondern sich diesem berüchtigten französischen Verführer anheimgab. Für mich war Paris vor allem und in erster Linie Alain Delon. Eine Stadt, in der ich eine große Liebe lebte, mit jemandem, den ich anbetete. Die zuckersüße Romy kann gar kein Deutsch mehr verstehen. Und wenn sie Deutsche trifft, dann spricht sie nur noch Französisch mit ihm. Romy Schneider will nicht mehr in Deutschland spielen, denn sie hat Angst. Vom Sissi-Thron gestoßen, vom deutschen Film auf Eis gelegt, von ihrem Verlobten Alain Delon schon seit 2 Jahren hingehalten, ist die einzige deutsche Filmprinzessin Romy Schneider heute zu einer beinahe tragischen Figur im internationalen Film geworden. Nichts ist geblieben von dem Glanz, mit dem sie vor einigen Jahren ein weltweites Publikum in die Filmpaläste lockte und den zu plötzlichem Filmruhm gelangte Teenager wie eine Gloriole umgab. Ich wollte leben. Mit Alain leben. Das hätte auch in einem Hinterhof sein können, egal in welchem Kaff. Ich wollte leben. Aber gleichzeitig wollte ich Filme drehen, denn ich liebte meinen Beruf. Aus diesem inneren Widerspruch habe ich nie herausfinden können. Nach dem großen Erfolg am Théâtre de Paris bietet Sascha Pitojew Romy Schneider die Rolle der Nina in Anton Tschechows Die Möwe an. Auch für nur 2 Akte. Für den ersten und den letzten lohnt es sich, die Rolle zu spielen. Das ist ein Traum. Ein junges Mädchen, das davon träumt, diesen Beruf zu machen. Ich war genauso. Das erinnert mich an so viel. Der letzte Akt, das ist eine Frau, die zurückkommt, unglücklich, gebrochen, verloren. Und allein dieser Unterschied zwischen dem Anfang und dem Ende, wie 2 verschiedene Rollen. Das macht so Spaß, das zu spielen. Man muss Theater machen. Wenn man wirklich Schauspielerin sein will, kann man nicht nur Kino machen. Zum Theater kehrt sie nicht zurück. Ihr nächster französischer Film, Der Kampf auf der Insel, wird nach Cannes eingeladen. Und sie spielt in Otto Preminger's Der Kardinal. Romy Schneider spielt die Rolle der Annemarie, sehr verhalten, knapp, allem Süßlichen und Sentimentalen aus dem Wege gehend. Diese Rolle bedeutet für sie einen großen Erfolg und sie wurde auch nach der Premiere in der Pariser Oper vom Publikum wie ein Weltstar gefeiert, der sie ja nun mittlerweile auch ist. Sie war aus Amerika gekommen, wo sie einen Film mit Jack Lemmon gedreht hatte. Wir unterhielten uns nach der Premiere mit ihr. Romy, ist das die Linie, auf der Sie gern weitergehen würden? Ja, absolut, absolut. Das heißt immer eher. Ohne Zweifel. Das heißt, ich möchte gern weiter nochmal 1 oder 2 oder 3 Komödien machen. Das war meine erste jetzt in Hollywood. Und ich habe vorher nie dran geglaubt. Ich habe Angst davor gehabt und habe geglaubt, ich bin nicht fähig, eine Komödie zu machen. Auf dem Weg dahin hat sie mir noch ein großes Foto geschickt. Ich fliege jetzt darüber und komme hoffentlich zurück als Madame Delon, eure Mausi. Die Filmkomödie Good Neighbor Sam läuft in der Bundesrepublik unter dem Titel Leih mir deinen Mann. Als sie zurückkam, war der Rosenstrauß auf dem Tisch und da stand daneben: Bin mit Nathalie nach Mexiko. Alles Gute, Alain. Romy Schneider versucht, sich mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufzuschneiden. Paris, Frühjahr 1964. Auf einem Cocktailempfang trifft Christiane Hölger auf Romy Schneider. Was mir auffiel, war, dass sie sehr pur war. Sehr klein, sehr gerade, ganz ungeschminkt. Ich fand sie gar nicht so schön, aber sehr, sehr besonders. Ich fand auffallend, dass sie erstmal die schönsten Ohren der Welt hat. Ganz kleine Muscheln, die am Kopf sitzen, und eine ganz gerade Nackenlinie, eine ganz aufrechte Nackenlinie, von der sie später gesagt hat, das ist das Einzige, was toll ist. Ich weiß, ich bin fotogen und das habe ich vom Vater, ja. Aber so der Gesamteindruck war einfach ein besonderes Gesicht, was mich im Grunde genommen auch mehr so von der Physiognomie und dem Gebaren an die 40er Jahre erinnert hat. Die Freundschaft, die sich an diesem Nachmittag in Paris anbahnt, wird die beiden Frauen bis zu Romy Schneiders Tod verbinden. Wir hatten gleich das Thema, was macht man, wenn man verlassen ist? Wie tritt man dann die Flucht nach vorne an? Wie behält man das Selbstbewusstsein? Guckt man sich nicht in den Spiegel und sagt, oh Gott, die Rivalin hat aber einen schöneren Busen? So, also da sind wir sehr schnell eingestiegen, ja. Wir, speziell sie, dachte, und ich wusste ja nicht, dass sie von Delon getrennt war, und sagte also, der Beruf ist alles. Also wenn du das im Griff hast und dann kann dir keiner mehr was und dann kann man sich auch die Männer aussuchen und so. Und da habe ich gedacht, als Rezept geht es da lang wahrscheinlich, ja. Also unsere Partnergespräche waren sehr rührend, ja, sehr unbedarft. Bei der Eröffnung des Europa-Centers in West-Berlin 1965 lernt Romy Schneider den erfolgreichen Boulevardregisseur Harry Haubenstock, Künstlername Mayen, kennen. Er hat schöne Sachen gemacht. Er fuhr nach Amerika, hat sich Stücke angeguckt und nach London und hat die dann am Kurfürstendamm sehr, sehr gut inszeniert. Hat auch selber gespielt, war ein guter Schauspieler. Aber er war, glaube ich, sich selbst nicht der größte Freund. Er war immer mit irgendwelchen Schwierigkeiten und mit verknittertem Gesicht. Ob die Romy das Gegenteil vom Alain gesucht hat, so quasi dieses Hallodrihafte, hatte der Harry nicht. Vielleicht hat ihr das gefallen. Harry Mayen war kein Rückfall. Harry Mayen war der Versuch, sich ein Leben zu arrangieren. Also da haben wir ganz schnell umgeschwenkt, ja, von unseren, was wir 2 Jahre vorher gedacht haben. Wir haben beide zum gleichen Zeitpunkt geheiratet und auch die Kinder im gleichen Jahr geboren. Und wir waren selig. Wir haben die Tassen alle im Küchenschrank nebeneinander gestellt und starrten den Küchenschrank an und haben gedacht, das alles bleibt für immer, ja. Am 15. Juli 1966 heiraten Romy Schneider und Harry Mayen in Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ihr Sohn, David Christopher Haubenstock, wird am 3. Dezember in Berlin geboren. Harry Mayen leidet an Migräne und schwindendem Erfolg. Er bekämpft das eine mit Schlaftabletten, Aufputschmitteln und Alkohol, das andere mit Arroganz. Mayen dominiert die Ehe, übernimmt die Geschäfte seiner Frau, verlangt von Stiefvater Blatzheim eine Offenlegung der Finanzen und korrigiert ihre Drehbücher. Sie versucht sich in der Rolle der Gattin, Hausfrau und Mutter. Und sie beginnt, neben Alkohol, Beruhigungs- und Schlafmittel zu schlucken. Zu der beschworenen gemeinsamen Theaterarbeit kommt es nie. Frauen sollen Frauen bleiben und damit hat sich, so ist es richtig, so war das immer gedacht. Das hat damit nichts zu tun, dass eine Frau einen Beruf ausübt. Glauben Sie, dass in einer Ehe ein Partner sich unterordnen muss? Nicht muss. Was mich betrifft, ja? Ich tue es, ja. Ich unterordne mich letzten Endes, habe ich das Gefühl. Und das ist auch richtig so, stört mich überhaupt nicht. Herr Mayen, sehen Sie Ihre Frau mehr als eine von Emotionen, von Gefühlen stark beeinflusste Frau, oder ist sie eine sehr rationelle, vom Verstand geführte Persönlichkeit? Überhaupt nicht. Nur, der erste Teil Ihres Satzes gilt ausschließlich. Ja. Das ist eine Frechheit. Nein, so ist es doch. Ja. Ich war auf einem guten Weg in Deutschland. Oder du brichst ab, machst etwas anderes. Und dann rief mich Alain an. Monsieur Delon, gleich landet Romy Schneider auf dem Flughafen von Nizza. Berührt es Sie? Ich kann es nicht verleugnen, denn genau vor 10 Jahren habe ich sie das erste Mal auf einem Flughafen erwartet. Als unbekannte Schauspielerin? Sie war bereits eine große europäische Schauspielerin. Ich stand am Anfang meiner Karriere. Sie habe vor Aufregung fast geschrien, als Alain Delon sie für den Film La Piscine, der Swimmingpool, nach Frankreich einlud, erinnert sich Harry Mayen. Und dass zum Beispiel nach 2 Jahren absoluter Pause und Nichtstun mir Piscine angeboten wurde und eine Rolle, die richtige Rolle, wirklich im richtigen Moment kam. Und das nenne ich auch Glück, denn es wusste ja überhaupt kein Mensch mehr hier oder irgendwo anders, wo ich bin und was aus mir geworden ist. Da habe ich sie mal gefragt, habe ich gesagt, Romile, wie ist das jetzt eigentlich? Hat sie gesagt, es gibt nichts Kälteres als eine kalte Liebe. Und die haben wir im Swimmingpool, also Haut an Haut, wunderschöne Szenen. Toll, da hat sie wirklich bewiesen, was sie alles drauf hat. Und erst als sie nach Frankreich kam und mit Alain spielte, kam schauspielerisches Können zum Vorschein. Und ich nehme an, dass sie viel von ihm gelernt hat. Er war ja in dieser Beziehung generös. Elle a fait beaucoup de choses qui sont Jacques Ruffio, Filmregisseur. Intéressantes, même si elles n'ont pas eu le succès du moment, quoi. Sie hat interessante Sachen gemacht, wenn sie auch nicht gleich den Erfolg hatten. La piscine est entre les meilleurs. Der Swimmingpool ist einer der besten. Ja, ouais, sie war schön. Belle. Putain, elle était belle. Claude Sauté sieht den Film, ist von ihrer Ausdruckskraft beglückt. Ein Jahr später dreht er mit ihr den ersten von insgesamt 5 Filmen. Les choses de la vie, die Dinge des Lebens. Ich habe Romy so sehr geliebt, dass ich mir heute manchmal vorwerfe, zu viele Nahaufnahmen von ihr gemacht zu haben, die eigentlich keinen Sinn ergaben. Ich fand sie einfach so faszinierend. Sie hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Sie durchbrach förmlich die Leinwand. Ich bin überzeugt davon, dass nur Schauspieler und Schauspielerinnen eine Rolle wirklich ausfüllen können, die in ihrem Leben viel durchgemacht haben, die Höhen und Tiefen kennen. Ich habe alles an Kraft und Nerven und Einsatz investiert, was ich investieren konnte. Ich hatte wirklich keine Kraft mehr zum Schluss. Ich war physisch und psychisch wirklich sehr müde. Und das ist für mich auch eine Belohnung, weil es mir beweist, dass ich mich wirklich eingesetzt habe. Meiner Meinung nach ist das die beste Rolle, die ich je gespielt habe. Bei Mado, der letzten Zusammenarbeit der beiden, da war das, glaube ich, schon vorher, also allen Beteiligten klar, dass der Film praktisch um sie herum beschrieben wird. Man spürte schon ein gewisses altes Pathos, ja? Was sie einfach aus der Familie hat, aus der Großmutter, aus der Mutter, vom Vater. Und wenn das in eine Modernität kippt oder in eine neue Zeit, dann ist das einfach sehr reizvoll. Ich meine, nicht umsonst hat sie mit Visconti gearbeitet. Der hat ja das Traditionelle, das Pathos im besten Sinne, was sie ererbt hat, schon sehr klar gesehen, ja. So wie sie aus Deutschland weg ist, spielt sie eigentlich sexuell aggressive Frauen. Also Frauen, die sich nehmen, was sie kriegen. Also mit ganz eindeutigen Begehren und ganz eindeutigen Strategien, dieses Begehren irgendwie zu erfüllen. Das schon. Das ist ja auch ein bestimmter Grad von Selbstständigkeit. Aber sie ist eigentlich nicht unabhängig von Männern. Naja, sie war vor allem liebessüchtig. Und das war irgendwie unerfüllbar. Sylvie Amedro, Geschichtslehrerin, Präsidentin der Amicale Passion Romy. In Der Swimmingpool und César und Rosalie spürt man ihre Sinnlichkeit. Sie spielte mit ihrem Körper, ihrem ganzen Ich. Das war alles. Für mich war sie die einzige Schauspielerin, die mir den Eindruck gab, den Duft der Frau auf der Leinwand vor mir riechen zu können. Das hat nichts mit Sex zu tun. Es war einfach so. Sie hatte nichts Vorfabriziertes. Es war vielleicht ihre Veranlagung. Eine Menge von Faszination, die von ihr ausgeht, geht also von dieser verschwiegenen Weiblichkeit sehr zurückhaltend. Obwohl das also überhaupt nichts Günstiges fürs Kino sein muss. Sie hat es aber geschafft. Romy Schneider dreht in Israel, Italien und Frankreich. 1970 zieht das Ehepaar nach Paris. Der politische Aufbruch Ende der 60er Jahre interessiert Romy Schneider nur am Rande. Ich bin nicht politisch engagiert. Ich gehöre nicht zu den Schauspielerinnen, die den Anspruch haben und sagen, ich habe da irgendetwas zu sagen. Ich halte mich da raus, weil ich habe da herzlich wenig zu sagen. Ich habe wohl meine Meinung, aber ich sage sie nicht. Doch sie unterschreibt den Aufruf zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, der in der Illustrierten Stern erscheint. Und sie trifft Bundeskanzler Willy Brandt, von dem sie offensichtlich begeistert ist. Harry Mayen versucht vergeblich, neben seiner Frau in Paris zu bestehen, die in diesen Jahren von einem Studio ins nächste wechselt, jährlich in bis zu 4 Filmen spielt. Man kann das machen, aber bei ihr war es ja wirklich ein unglaublicher Verzehr, ne? Ein sich aufzehren. Das ist ja, als ob man einen Dauerliebhaber hat, ja? Dem man nie genügt. Ich engagiere mich gleich stark für jeden Film. Für jeden. C'est tout. ...1973 trennen sich Harry Mayen und Romy Schneider. Ich will die Scheidung. Ich will eine ganz und gar freie Person sein in jeder Beziehung. Kein halber Straßenköter. Halbe-halbe ist ganz schön hart. Aber vielleicht muss ich in diesen sehr sauren Apfel beißen. Let's split all that fucking money and divorce. Das war natürlich ein enormer Ansturm, ne, auf die Scheidung. Also es, da musste man sich, wenn wir gereist sind, in der Toilette einsperren. So waren die da hinterher. Die Presse soll mit einer Reportage über die vorläufige Trennung ruhig gestellt werden. Verfasst von ihrer Freundin Christiane Hölger. Mit dabei ist die Fotografin Helga Kneidel. Wir sind eigentlich wie drei Freundinnen durch Paris gelaufen. Und sie hat nie gesagt, mein Gott, hast du noch nicht genug Fotos? Oder jetzt nicht, oder lass mal. Überhaupt mich nicht beachtet. Sie konnte auch vor mir schlecht posieren. Für mich war sie natürlich ein Star, aber man verkehrt ja nicht mit dem Star, verstehen Sie? Also da kann man sich auch einen Ballon ans Handgelenk binden und immer schwebt über einem, was völlig unwirklich ist. Zum Beispiel hier zu Hause mit dem Kind, David. Da wollte sie, dass er mir Gitarre vorspielt. Also er war ziemlich lustlos. Und hat er so dran rumgezupft. Richtig munter wurde er erst, als sie anfing, mit ihm zu kämpfen. Das war im Gartenlokal. Ach hier, da hat er viel Spaß gehabt, mit seiner Mutter zu boxen. Am letzten Abend hatte ich sie dann gebeten, mein Kleid anzuziehen. Dann hat sie ein dunkelbuntes Kleid, wie ich immer gesagt habe, angezogen. Und da am Fußboden gesessen, mit allen möglichen Wein und Zigaretten. Und wir haben uns unterhalten, und hauptsächlich die beiden. Das war ein schöner Abend auch, weil sie so gewechselt hat in ihrem Gesichtsausdruck. Das sieht ziemlich verzweifelt aus. Und dann, ja, das ist so ein Moment, das hat sich im nächsten Augenblick wieder verändert. Ja, besonders an diesem Abend. Also da war sie so sentimental und traurig und dann wieder euphorisch, das ging. Seit Beginn der 70er Jahre ist Romy Schneider une actrice française. Gehört zu den Stars des französischen Kinos. Die beste deutsche Jungfrau. Marlene Dietrich. Die größte Naive der Welt. Fritz Kortner. Die beste Schauspielerin ihrer Generation. Orson Welles. Eine der genialsten Schauspielerinnen Europas. Luchino Visconti. Es ist in jedem Fall eine europäische Schauspielerin. Alles andere sind blöde Klassifizierungen. La différence, moi, je la ressens. Les deux que vous avez cités sont des femmes. Qui sont un peu glaciales, qui ont une image comme ça un peu froide. Mit Frauen wie Deneuve und Huppert tue ich mich ein bisschen schwer. Sie sind mir ein wenig eisig, haben ein kühles Image. Donc déjà, même sur les plateaux de télévision, elle en a fait très peu. On sentait qu'elle était. Während Romy selbst im Fernsehen Ausstrahlung besaß. Deneuve et Huppert, on a un peu plus de mal. En tout cas, moi, j'ai un peu plus de mal par rapport à elle. Ich glaube, die Faszination ist, dass sie ihre Rollen sehr intensiv durchlebt hat, gestaltet hat. Und dass sie eine authentische Schauspielerin ist. Ce qu'elle représente effectivement à l'écran, je pense aussi c'est la femme moderne, indépendante. Sie ist die moderne, unabhängige Frau. Et en fait, intemporelle. Sie ist zeitlos. Obwohl sie nur in den 70ern bis zu Beginn der 80er Jahre wirkte, kann man sich mit ihr als Frau immer noch identifizieren. Et même par rapport à certaines comédiennes, nehmen wir Brigitte Bardot. Die Frauen lieben Brigitte Bardot nicht besonders. Sie ist eine Rivalin. Romy ist für die Frauen vielmehr eine Freundin. Die Franzosen haben im Gegensatz zu den Deutschen die Qualität des Stars gesehen. Die haben niemals gesagt, oh Gott, die hat aber so schrecklichen Kitsch gespielt. Und die haben gesagt, da kommt ein Star. Sissi, fantastisch. Sie dreht mit Richard Burton, Yves Montand, Helmut Berger, Fabio Testi und immer wieder mit Michel Piccoli, von dem sie sagt, Michel und ich, das ist eine lange Geschichte, ohne Geschichte. Sie war also immer in ihren Filmen eher zurückhaltend, sie war fast, hätte ich gesagt, intellektuell, war nichts mit Vamp und Verführerin und sowas, überhaupt nicht. Ne? Ein bisschen hat der Chabrol das ja also versucht mit seinem Film, die, mit den schmutzigen Händen, die, das da ist also eine andere Romy Schneider. Ich habe also gesagt, das ist nicht die Romy Schneider. Das ist sie aber. Da ist sie also ganz grandios eine Schauspielerin, die das spielt, was sie spielen soll, und nicht sich selbst. Also der Film ist nicht so toll, aber die Eröffnung ist einfach toll. Der Chabrol-Film, Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen, von 1974 ist der, glaube ich. Und das fängt damit an, dass ein Papierdrachen über einen großen Garten fliegt, kreiselt. Und Romy Schneider liegt da nackt auf dem Bauch auf einer Wiese. Und dieser Drachen landet genau auf ihrem Hinterteil. Und dann kommt ein Mann aus dem Busch und er sagt dann so ein bisschen verlegen, ein junger Mann, deutlich jünger als sie, das ist mein Drachen. Und sie sagt, ja, dann holen Sie ihn sich doch. Und dann holt er sich ihn und in dem Moment, wo er dann bei ihr ist, dreht sie sich um auf den Rücken und sagt, wollen Sie sonst noch was? Ja, ja, das ist natürlich mehr Chabrol als Romy Schneider. Aber sie war eine grande amoureuse. Sie war privat sehr, sehr unsicher. Ein zutiefst verunsicherter Mensch, der sich aber im Atelier absolut zu Hause fühlte. Und das konnte nichts ersetzen. Und wie sie sagte, im Film bin ich zu allem fähig. Wenn ich über mich Auskunft geben will, bin ich einfach gehemmt. Und genau so war es, ja. Alkohol oder kein Alkohol, die war nicht die Frau, die aus sich herausging. Auch schon mit ihrem Unglück. Eigentümlich. Nicht mit ihren Erfolgen, nicht mit Einbildung und Prahlerei und so. Aber dass sie unglücklich war, das hat sie dann allen mitgeteilt. Einfach, was da von einer Frau, die endlich und immer wieder gedacht hat, das ist es jetzt und das ist das Glück meines Lebens und so hundertprozentig sich reingeschmissen hat und daran geglaubt hat. Und dieses wieder hinunterfallen in einen Abgrund und noch einmal wieder realisieren, das war doch ganz anders und du hast dich geirrt oder bist betrogen worden, wie auch immer. Und noch einmal wieder Mut zu fassen, sich neu einzulassen und das eigene Misstrauen und die Angst zu überwinden und dann krank zu werden, dann den Verlust des Sohnes und übrigens ja auch die schwere Geburt ihrer Tochter, das war ja auch voller, total angstbesetzt. Und dann waren wieder Momente von riesigem Glück und jäh brach wieder alles ab. Das ist antikes Schicksal. Für mich war sie jemand, der Filme macht und sein Leben in den Griff kriegen will. Und es war dann abzusehen, dass sie es nicht in den Griff kriegt. Im Dezember 1975 heiratet Romy Schneider ihren Sekretär Daniel Biasini. Die gemeinsame Tochter Sarah wird 7 Monate später geboren. Die Schauspielerin hat sich in den Kopf gesetzt, in Berlin zu heiraten. Möglichst anonym und im kleinen Kreis. Dann war das natürlich sensationell. Die moderne Frau heiratet ihren Sekretär, der ist 9 Jahre jünger. Sie ist schwanger, zeigt ihren Bauch. Für die damaligen Verhältnisse war das ja heftig. Und ich kam so ganz kurzfristig in die Rolle, 400 Fans zu bändigen. Da waren wirklich ältere Frauen mit Veilchen und wir kennen deine Mutter und du warst so schön und warum bist du nicht mehr in Deutschland? Und das war das erste Mal, dass ich so Fans aus dieser früheren Zeit wahrgenommen habe. Ja, das war, als ob ihre Kaiserin später nochmal jetzt in modern heiratet. Und der Rest war natürlich ein Rummel ohne Ende, ja. Und wir sind ja dann nach Paris geflogen, also die ganze Hochzeitsgesellschaft. Und der Flug war unruhig und ich habe fürchterliche Flugangst. Und ich hatte mich bei Alexandre, dem Pariser Friseur, der auch schon an die 80 war, im Mantel verkrochen im Flugzeug. Und Romy sagte immer 2 Reihen vor mir, ich dachte, du hilfst mir jetzt und du hängst unter Alexandres Mantel. Und in Paris war das, glaube ich, Charles de Gaulle, wo die Rolltreppe so, diese gläserne Röhre mit einer Rolltreppe, die runtergeht. Da habe ich dann gestaunt. Der Auftritt war dann gekonnt, ja. Das war, die war hoch 100. Und das war auch ein Wechsel, mit dem ich schwer klarkam, ne. Also wenn die immer krete, du hilfst mir jetzt, ja. Und dann rollt die da runter in einem weißen Pelzcape und kann immer noch schreiten, obwohl im Gegenzug die Fotografen alles verstopfen und kann die mit so 2 Fingern bändigen. Und also dachte ich, ah ja. Die kommt. Sie war irgendwie immer auf der Suche nach sich selber und nach der perfekten Liebe. Und wer bin ich, kann eine Schauspielerin über die Rollen, die sie spielt, herausfinden. Gehe ich in dieser Rolle auf, dann bin ich vielleicht diese Person, ja. Sie war ja so hochintuitiv, da ahnt man den Tod, ja. Aber das ist eine Grundhaltung, die sie immer wieder aufgehoben hat, indem sie halt gespielt hat, ne? Das erste Mal habe ich es gesehen hier, als ich diesen Job da gemacht habe für sie. Da habe ich die große Müdigkeit gesehen. Und dann wurde es einfach immer mehr. Die letzten 2 Jahre war es sehr stark. Die zweite Ehe mit Biasini hält nur wenige Jahre. Die Wohnung hat er eingerichtet wie eine Ölscheichs-Suite mit einem Freund, der Architekt ist. Aber ein echter Scheich hat schon ein Angebot gemacht. Schließlich hat der Junge ja genug Ruhe gehabt, wenn Mama unterwegs war. Nur David, sieh ihn dir an mit seinen 14 Jahren, wie er ist. Motorradrennen mit ihm war sein Liebstes. Er kommt jetzt ins Internat. Die Schneider lebt nun in Hotels oder bei Freunden. Ihr großzügiger Lebensstil ist kaum noch finanzierbar. Alkohol und Tablettensucht bestimmen den Alltag. Noch während ihrer Ehe mit Daniel Biasini lernt sie ihren letzten Liebhaber, den 6 Jahre jüngeren Laurent Pétain, kennen. Er versucht, sie zu beschützen. Mit geringem Erfolg. Das ist ein blödes Wort, wenn man sagt, dass sie sich ein Stück verbrannt hat, ne? Aber dieses Brennen für Entäußerung im Spiel, das war sie und dafür hat sie auch alles bekommen. Sie hat den Ruhm bekommen, den sie wollte. Bis zum Schluss. Ihr letzter Film wird Die Spaziergängerin von Sanssouci. Ich rief Jacques Rouffiot an und fragte ihn, ob er Kessels Roman gelesen hätte. Ich bot ihm an, den Roman gemeinsam zu realisieren. Er akzeptierte. Ich spielte dann meine Rolle. Das war's. Im März 1981 ist Romy Schneider zur Kur in Quiberon. Bricht sich dort bei einem Fototermin ein Bein. Der Produktionsbeginn in Berlin muss verschoben werden. Im Mai folgt eine Nierenoperation. Romy ist geschwächt. Die Dreharbeiten werden erneut unterbrochen. C'était l'horreur. Et on est resté au bureau comme ça. Le décor était commencé à Berlin, la boîte de nuit, tout ça. Im Juli saßen wir in Berlin in der Dekoration der Sanssouci Bar. Der reinste Horror. Dann lief für den Fernschreiber die Meldung, ihr Sohn David ist auf schreckliche Weise gestorben. Aufgespießt. Von einem Zaunpfahl, über den er klettern wollte. Der Verlust des eigenen Kindes ist furchtbar. Alles musste gestoppt werden. Eine Katastrophe. Hinzu kam, dass sie mit Biasini vor der Scheidung stand. Ihr neuer, fabelhafter Freund Pétain musste sie vor dem Paparazzi schützen. Jeden Abend rief er mich an, dreh, dreh, dreh, oder sie bringt sich um. Tourne, tourne, tourne, ou elle va se tuer. Messieurs les assureurs. Und ich hatte meine Produzenten und die Versicherer im Nacken. Romy ist nicht mehr zu versichern, lass sie fallen. Ich machte weiter. Sie kam zu spät zu den Aufnahmen, beschimpfte die anderen. Die Szenen mit ihrem Filmsohn, der etwa so alt war wie ihr eigener, gerieten zum Fiasko. Alors, on l'a raisonné, on l'a dit, ça, j'ai écouté foulu la paix à ce mot, mais il est pour rien. De toute façon, c'est pas David. David, c'est David. Et lui, le gosse. Wir redeten auf sie ein. David ist David und der Junge ist der Junge. Warum war sie so? Pourquoi elle était comme ça? Il faisait son travail. Er machte seine Arbeit. Sie ließ ihn auf dem Set stehen und ging spazieren. Dann die Szene, in der der Junge Geige spielt. Et que au moment du violon là, und sie bekam einen Weinkrampf. Sie war ja emotional völlig zerrüttet. Wir mussten abbrechen und sie war weg, sie rannte also weg. Es wurde im Gärhus gedreht und sie hatte dann extra Raum. Und Ingrid Soré, Kostümbildnerin. Und dann ging Jacques Rouffiot hinterher und hat dann also mit ihr lange gesprochen und sie wurde vollkommen neu geschminkt, das war ja klar, nicht? Denn sie ist also richtig zusammengebrochen, nicht? La dernière énergie, c'était le film. Sie hatte ihre letzte Energie in diesen Film gesteckt. Sie war müde, müde, müde. Fatigué, fatigué, fatigué. Ich möchte Jacques Rouffiot danken. Den Filmekippen, Michel Piccoli, Jean-Claude Prialy und Willem Sivel. Im März 82 kauft Romy Schneider ein Landhaus in dem Dorf südwestlich von Paris, in dem ihr Sohn begraben ist. Das Haus in Boissy-sans-Avoir wird Romy Schneider nie bewohnen. Sie hat mich mal auch früh gefragt, kannst du dir mich in Alt vorstellen? Da habe ich gesagt, sag mal, hast du sie nicht alle? Also, und ich dachte mal, die meint die Rollen. Aber sie meinte sich. In der zweiten Maiwoche besucht sie ihren Anwalt in Zürich, um mit ihm über die Anzeige wegen Steuerhinterziehung zu sprechen. Sie schreibt ihr Testament. Am Pfingstsamstag, dem 29. Mai 1982, frühmorgens, stirbt Romy Schneider in ihrer Pariser Wohnung an Herzversagen. Sie hat sehr, sehr schnell gelebt. Doppelte Geschwindigkeit. Sie hat es geahnt, dass sie nicht mehr viel Zeit hat. Romy war absolut, sehr absolut und auch sehr stolz. Claude Sauté. Vor allem aber war sie voller Ängste. Sie hatte einen starken Willen, aber auch immer diese Angst, von niemandem verstanden zu werden. Und sie war klug, aber absolut keine Intellektuelle. Sie war eher volkstümlich, populär. Und das liebte ich besonders an ihr, diese fast bäuerliche Art und doch wieder ganz aristokratisch. Am 2. Juni wird Rosemarie Albach, genannt Romy Schneider, neben ihrem Sohn David Haubenstock in Boissy-sans-Avoir beigesetzt. Achtzehn Jahre nach ihrem Tod wählen die Leser von Le Parisien Romy Schneider zusammen mit Jean Gabin zur Schauspielerin des Jahrhunderts. Fragen Sie mich nicht, wie einsam ich bin. Romy Schneider, eine europäische Schauspielerin. Es sprachen Gerd Baltos, Stefan Benson, Marion Martinsen, Chris Pichler und Samuel Weiß. Technische Realisation Birgit Gall und Dietmar Fuchs. Manuskript und Regie Detlef Michelas. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2008.